Hadith Nummer 108. Anas sagte: Die Tatsache, die mich davon abhält, euch eine umfangreichere Zahl von Hadithen zu übermitteln, ist die, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Wer immer absichtlich über mich eine Lüge verbreitet, wird mit Sicherheit seinen Platz im Höllenfeuer einnehmen.